Der Neffe als Onkel von Louis Benoît Picard, übertragen von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug. Erster Auftritt. Oberst d'Orsigny kommt, gleich darauf Lormeu. Oberst. Muss der Teufel auch diesen Notar gerade heute zu einem Nachtessen führen? Ich hab ihm ein Billett dort gelassen und mein Herr Neffe hatte schon vorher die Mühe auf sich genommen. Lormeu kommt. Für diesmal denke ich doch wohl, den Onkel vor mir zu haben und nicht den Neffen. Oberst, wohl bin ich selbst, Sie dürfen nicht zweifeln. Lormeu, ich habe Ihnen viel zu sagen, Herr von d'Orsigny. Oberst, ich glaube es wohl, guter Junge, du wirst rasend sein für Zorn, aber keine Gewalttätigkeit, lieber Freund, ich bitte darum, denken Sie daran, dass der, der Sie beleidigt hat, mein Neffe ist. Ihr Ehrenwort verlang ich, dass Sie es mir überlassen wollen, ihn dafür zu strafen. Lormeu, aber so erlauben Sie mir, Oberst, nichts erlaub ich, es wird nichts daraus, so seid ihr jungen Leute, ihr wisst keine andere Art, Unrecht gut zu machen, als dass ihr einander die Hälse brecht. Lormeu, das ist aber ja nicht mein Fall, hören Sie doch nur, Oberst. Mein Gott, ich weiß ja, bin ich doch auch jung gewesen, aber lass dich das alles nicht anfechten, guter Junge, du wirst doch mein Schwiegersohn, du wirst's, dabei bleibt's. Lormeu, Ihre Güte, Ihre Freundschaft erkenne ich mit dem größten Dank, aber so wie die Sachen stehen. Oberst, lauter, nichts, kein Wort mehr. Zweiter Auftritt. Champagne mit zwei Unteroffizieren, vorige. Champagne zu diesen. Sehen Sie's, meine Herren, sehen Sie's, eben wollten Sie aneinander geraten. Lormeu, was suchen diese Leute bei uns? Erster Unteroffizier, Ihre ganz gehorsamen Diener, meine Herren, habe ich nicht die Ehre, mit Herrn von d'Orsigny zu sprechen? Oberst, d'Orsigny heiß ich. Champagne, und dieser hier ist Herr von Lormeu? Lormeu, der bin ich, ja, aber was wollen die Herren von mir? Zweiter Unteroffizier, ich werde die Ehre haben, Euer Gnaden zu begleiten. Lormeu, mich zu begleiten? Wohin? Es fällt mir gar nicht ein, ausgehen zu wollen. Erster Unteroffizier, zum Oberst. Und ich, gnädiger Herr, bin beordert, Ihnen zur Eskorte zu dienen. Oberst, aber wohin will mich der Herr eskortieren? Erster Unteroffizier, das will ich Ihnen sagen, gnädiger Herr, man hat in Erfahrung gebracht, dass Sie auf dem Sprung stünden, sich mit diesem Herrn zu schlagen, und damit nun, Oberst, mich zu schlagen, und weswegen denn? Erster Unteroffizier, weil Sie Nebenbuhler sind, weil Sie beide das Fräulein von d'Orsigny lieben. Dieser Herr hier ist der Bräutigam des Fräuleins, den Ihr der Vater bestimmt hat. Und Sie, gnädiger Herr, sind Ihr Cousin und Ihr Liebhaber. Oh, wir wissen alles. Lormeu, Sie sind im Irrtum, meine Herren. Oberst, wahrlich, Sie sind an den Unrechten gekommen. Champagne zu den Wachen. Frisch zu, lassen Sie sich nichts weiß machen, meine Herren, zu Herrn von d'Orsigny. Lieber gnädiger Herr, werfen Sie endlich Ihre Maske weg, gestehen Sie, wer Sie sind, geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen. Oberst, wie, Schurke, das ist wieder ein Streich von dir. Champagne, Ja, gnädiger Herr, ich hab es so veranstaltet, ich leugne es gar nicht, ich rühme mich dessen, die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfüllt, da ich Unglück verhütete. Oberst. Sie können mir's glauben, meine Herren, der, den Sie suchen, bin ich nicht, ich bin sein Onkel. Erster Unteroffizier. Sein Onkel, gehen Sie doch, Sie gleichen dem Herrn Onkel außerordentlich, sagt man, aber uns soll diese Ähnlichkeit nicht betrügen. Oberst. Aber sehen Sie mich doch nur recht an, ich habe ja eine Perücke und mein Neffe trägt sein eigenes Haar. Erster Unteroffizier. Ja, ja, wir wissen recht gut, warum Sie die Tracht Ihres Herrn Onkels angenommen. Das Stückchen war sinnreich, es tut uns leid, dass es nicht besser geglückt ist. Oberst, aber mein Herr, so hören Sie doch nur an. Erster Unteroffizier. Ja, wenn wir jeden anhören wollten, den wir festzunehmen beordert sind, wir würden nie von der Stelle kommen. Belieben Sie uns zu folgen, Herr von Dorsigny. Die Postchaise hält vor der Tür und erwartet uns. Oberst. Wie, was? Die Postchaise? Erster Unteroffizier. Ja, Herr, Sie haben Ihre Garnison heimlich verlassen. Wir sind beordert, Sie stehenden Fußes in den Wagen zu packen und nach Straßburg zurückzubringen. Oberst. Und das ist wieder ein Streich von diesem verwünschten Taugenichts. Ha, Lotterbube! Champagne. Ja, gnädiger Herr, es ist meine Veranstaltung. Sie wissen, wie sehr ich da wieder war, dass Sie Straßburg ohne Urlaub verließen. Oberst hebt den Stock auf. Nein, ich halte mich nicht mehr. Beide Unteroffiziere. Mäßigen Sie sich, Herr von Dorsigny. Champagne. Halten Sie ihn, meine Herren, ich bitte. Das hat man davon, wenn man Undankbare verpflichtet. Ich rette vielleicht ihr Leben, da ich diesem unseligen Duell vorbeuge, und zum Dank hätten sie mich tot gemacht, wenn diese Herren nicht so gut gewesen wären, es zu verhindern. Oberst, was ist hier zu tun, Lormeux? Lormeux, warum berufen Sie sich nicht auf die Personen, die Sie kennen müssen? Oberst, an wen zum Teufel soll ich mich wenden? Meine Frau, meine Tochter sind ausgegangen, meine Nichte ist vom Komplott, die ganze Welt ist behext. Lormeux, so bleibt nichts übrig, als in Gottes Namen nach Straßburg zu reisen, wenn diese Leute nicht mit sich reden lassen. Oberst, das wäre aber ganz verwünscht. Erster Unteroffizier zu Champagne. Sind Sie aber auch ganz gewiss, dass es der Neffe ist? Champagne. Freilich, freilich, der Onkel ist weit weg, nur stand gehalten, nicht gewankt. Dritter Auftritt. Ein Postillon, vorige. Postillon. Betrunken. He, holla, wird's bald, ihr Herrn. Meine Pferde stehen schon eine Stunde vor dem Hause und ich bin nicht des Wartens wegen da. Oberst, was will der Bursch? Erster Unteroffizier, es ist der Postillon, der sie fahren soll. Postillon, sieh doch, sind Sie's, Herr Hauptmann, der abreist? Sie haben kurze Geschäfte hier gemacht. Heut Abend kommen Sie an und in der Nacht geht's wieder fort. Oberst, woher weißt denn du? Postillon, ei, ei, war ich's denn nicht, der Sie vor etlichen Stunden an der Hintertür dieses Hauses absetzte? Sie sehen, mein Kapitän, dass ich ihr Geld wohl angewendet. Ja, ja, wenn mir einer was zu vertrinken gibt, so erfüll ich gewissenhaft und redlich die Absicht. Oberst. Was sagst du, Kerl? Mich hättest du gefahren, mich? Postillon. Sieh, Herr, ja doch, beim Teufel, und da steht ja ihr Bedienter, der den Vorreuter machte. Gott grüß dich, Gaudieb, eben der hat mir's ja im Vertrauen gesteckt, dass Sie ein Herr Hauptmann seien und von Straßburg heimlich nach Paris gingen. Oberst. Wie, Schurke, ich wäre das gewesen? Postillon. Ja, Sie. Und der auf dem ganzen Wege laut mit sich sprach und an einem fort rief: Meine Sophie, mein liebes Bäschen, mein englisches Cousinchen. Wie, haben Sie das schon vergessen? Champagne zum Oberst. Ich bin's nicht, gnädiger Herr, der ihm diese Worte in den Mund legt. Wer wird aber auch auf öffentlicher Poststraße so laut von seiner Gebieterin reden? Oberst. Es ist beschlossen, ich seh's. Ich soll nach Straßburg, um der Sünden meines Neffen willen. Erster Unteroffizier. Also, mein Herr Hauptmann. Oberst. Also, mein Herr Geleitsmann. Also muss ich freilich mit Ihnen fort, aber ich kann Sie versichern, sehr wider meinen Willen. Erster Unteroffizier. Das sind wir gewohnt, mein Kapitän, die Leute wider ihren Willen zu bedienen. Oberst. Du bist also mein Bedienter? Champagne. Ja, gnädiger Herr. Oberst. Folglich bin ich dein Gebieter. Champagne. Das versteht sich. Oberst. Ein Bedienter muß seinem Herrn folgen. Du gehst mit mir nach Straßburg. Champagne. Vor sich. Verflucht. Postillon. Das versteht sich. Marsch. Champagne. Es tut mir leid, Sie zu betrüben, gnädiger Herr. Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit an Sie ist. Ich gebe Ihnen eine starke Probe davon in diesem Augenblick. Aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe Sie heute nach einer langen Trennung wiedergesehen. Die arme Frau bezeigte eine so herzliche Freude über meine Zurückkunft, dass ich beschlossen habe, Sie nie wieder zu verlassen und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werden sich erinnern, dass Sie mir noch von 3 Monaten Gage schuldig sind. Oberst, 300 Stockprügel bin ich dir schuldig, Bube. Erster Unteroffizier. Herr Kapitän, Sie haben kein Recht, diesen ehrlichen Diener wider seinen Willen nach Straßburg mitzunehmen, und wenn Sie ihm noch Rückstand schuldig sind. Oberst, nichts, keinen Heller bin ich ihm schuldig. Erster Unteroffizier, so ist das kein Grund, ihn mit Prügeln abzulohnen. Lormeux, ich muß sehen, wie ich ihm heraushelfe. Wenn es nicht anders ist, in Gottes Namen, reisen Sie ab, Herr von Dorsigny. Zum Glück bin ich frei, ich habe Freunde, ich eile, Sie in Bewegung zu setzen, und bringe Sie zurück, ehe es Tag wird. Oberst, und ich will den Postillon dafür bezahlen, dass er so langsam fährt als möglich, damit Sie mich noch einholen können. Zum Postillon. Hier, Schwager, vertrink das auf meine Gesundheit, aber du mußt mich fahren. Postillon, treuherzig, dass die Pferde dampfen. Oberst, nicht doch, nein, so mein ich's nicht. Postillon, ich will Sie fahren wie auf dem Heerweg, als ob der Teufel Sie davonführte. Oberst, hol der Teufel dich selbst, du verdammter Trunkenbold, ich sage dir ja. Postillon, Sie haben's eilig, ich auch, seien Sie ganz ruhig, fort soll's gehen, daß die Funken hinausfliegen. Ab. Oberst, ihm nach. Der Kerl macht mich rasend, warte doch, höre. Lormeux. Beruhigen Sie sich, Ihre Reise soll nicht lange dauern. Oberst, ich glaube, die ganze Hölle ist heute losgelassen. Geht ab. Der erste Unteroffizier folgt. Lormeux zum zweiten. Kommen Sie, mein Herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen so befohlen ist. Aber ich sage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen, und wenn Sie sich Rechnung gemacht haben, diese Nacht zu schlafen, so sind Sie garstig betrogen, denn wir werden immer auf den Straßen sein. Zweiter Unteroffizier. Nach Ihrem Gefallen, gnädiger Herr, zwingen Sie sich ganz und gar nicht, Ihr Diener, Herr Champagne. Lormeux und der zweite Unteroffizier ab. Vierter Auftritt. Champagne, dann Frau von Mirville. Champagne, allein. Sie sind fort, Glück zu, Champagne, der Sieg ist unser, jetzt frisch ans Werk, dass wir die Heirat noch in dieser Nacht zustande bringen. Da kommt die Schwester meines Herrn, ihr kann ich alles sagen, Frau von Mirville. Ah, bist du da, Champagne, weißt du nicht, wo der Onkel ist? Champagne, auf dem Weg nach Straßburg, Frau von Mirville. Wie, was, erkläre dich, Champagne, recht gern, Ihr Gnaden, Sie wissen vielleicht nicht, dass mein Herr und dieser Lormeux einen heftigen Zank zusammen gehabt haben. Frau von Mirville, ganz im Gegenteil, Sie sind als die besten Freunde geschieden, das weiß ich. Champagne. Nun, so hab ich's aber nicht gewusst, und in der Hitze meines Eifers bin ich hin, mir bei der Polizei Hilfe zu suchen. Ich komme her mit zwei Sergeanten, davon der eine Befehl hat, dem Herrn von Lormeux an der Seite zu bleiben, der andere meinen Herrn nach Straßburg zurückzubringen. Nun reitet der Teufel diesen verwünschten Sergeanten, daß er den Onkel für den Neffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Kutsche packt und fort mit ihm. Jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg. Frau von Mirville. Wie, Champagne, du schickst meinen Onkel anstatt meines Bruders auf die Reise? Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Champagne, um Vergebung, es ist mein voller Ernst, das Elsass ist ein charmantes Land, der Herr Oberst haben sich noch nicht darin umgesehen, und ich verschaffe Ihnen diese kleine Ergötzlichkeit. Frau von Mirville, du kannst noch scherzen, was macht aber der Herr von Lormeux? Champagne, er führt seinen Sergeanten in der Stadt spazieren. Frau von Mirville, der arme Junge, er verdient wohl, dass ich Anteil an ihm nehme. Champagne, nun, gnädige Frau, ans Werk, keine Zeit verloren. Wenn mein Herr seine Cousine nur erst geheiratet hat, so wollen wir den Onkel zurückholen. Ich suche meinen Herrn auf, ich bringe ihn her, und wenn nur Sie uns beistehen, so muß diese Nacht alles richtig werden. Ab. Fünfter Auftritt, Frau von Mirville, dann Frau von Dorsigny, Sophie. Frau von Mirville, das ist ein verzweifelter Bube, aber er hat seine Sache so gut gemacht, dass ich mich mit ihm verstehen muß. Hier kommt meine Tante, ich muß ihr die Wahrheit verbergen. Frau von Dorsigny, ach, liebe Nichte, hast du deinen Onkel nicht gesehen? Frau von Mirville, wie? Hat er denn nicht Abschied von Ihnen genommen? Frau von Dorsigny, Abschied? Wie? Frau von Mirville, ja, er ist fort. Frau von Dorsigny, er ist fort? Seit wann? Frau von Mirville, diesen Augenblick. Frau von Dorsigny, das begreif ich nicht. Er wollte ja erst gegen 11 Uhr wegfahren. Wo ist er denn hin so eilig? Frau von Mirville. Das weiß ich nicht, ich sah ihn nicht abreisen. Champagner erzählt mir's. Sechster Auftritt. Die vorigen. Franz von Dorsigny in seiner eigenen Uniform und ohne Perücke. Champagne. Champagne. Da ist er, ihr Gnaden, da ist er. Frau von Dorsigny. Wer? Mein Mann? Champagne. Nein, nicht doch. Mein Herr, der Herr Hauptmann. Sophie. Ihm entgegen. Lieber Vetter. Champagne. Ja, er hatte wohl recht zu sagen, dass er mit seinem Brief zugleich eintreffen werde. Frau von Dorsigny. Mein Mann reist ab, mein Neffe kommt an, wie schnell sich die Begebenheiten drängen. Dorsigny, seh ich sie endlich wieder, beste Tante, ich komme voll Unruhe und Erwartung. Frau von Dorsigny, guten Abend, lieber Neffe. Dorsigny, welcher frostige Empfang. Frau von Dorsigny, ich bin herzlich erfreut, dich zu sehen, aber mein Mann. Dorsigny, ist dem Onkel etwas zugestoßen? Frau von Mirville, der Onkel ist heute Abend von einer großen Reise zurückgekommen und in diesem Augenblick verschwindet er wieder, ohne dass wir wissen, wo er hin ist. Dorsigny, das ist ja sonderbar. Champagne, es ist ganz zum Erstaunen. Frau von Dorsigny, da ist ja Champagne, der kann uns allen aus dem Traume helfen. Champagne, ich, gnädige Frau? Frau von Mirville, ja, du, mit dir allein hat der Onkel ja gesprochen, wie er abreiste. Champagne, das ist wahr, mit mir allein hat er gesprochen. Dorsigny, nun, so sage nur, warum verreiste er so plötzlich? Champagne, warum? Ei, er mußte wohl, er hatte ja Befehl dazu von der Regierung. Frau von Dorsigny, was? Champagne, er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, der die größte Eilfertigkeit erfordert, der einen Mann erfordert. Einen Mann? Ich sage nichts mehr, aber Sie können sich etwas darauf einbilden, gnädige Frau, dass die Wahl auf den Herrn gefallen ist. Frau von Mirville. Allerdings, eine solche Auszeichnung ehrt die ganze Familie. Champagne. Euer Gnaden begreifen wohl, dass er sich da nicht lange mit Abschied nehmen aufhalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach St. Petersburg. Der Staat befiehlt, ich muss gehorchen. Beim ersten Postwechsel schreib ich meiner Frau, was übrigens die Heirat zwischen meinem Neffen und meiner Tochter betrifft, so weiß sie, dass ich vollkommen damit zufrieden bin. Dorsigny, was hör ich? Mein lieber Onkel sollte... Champagne, ja, gnädiger Herr, er willigt ein. Ich gebe meiner Frau unumschränkte Vollmacht, sagte er, alles zu beendigen, und ich hoffe, bei meiner Zurückkunft unsere Tochter als eine glückliche Frau zu finden. Frau von Dorsigny, und so reiste er allein ab. Champagne, allein? Nicht doch, er hatte noch einen Herrn bei sich, der nach etwas recht Vornehmem aussah. Frau von Dorsigny, ich kann mich gar nicht drein finden. Frau von Mirville, wir wissen seinen Wunsch, man muß dahin sehen, dass er sie als Mann und Frau findet bei seiner Zurückkunft. Sophie, seine Einwilligung scheint mir nicht im geringsten zweifelhaft, und ich trage gar kein Bedenken, den Vetter auf der Stelle zu heiraten. Frau von Dorsigny, aber ich trage Bedenken und will seinen ersten Brief noch abwarten. Champagne, Da sind wir nun schön gefördert, daß wir den Onkel nach Petersburg schicken. Dorsini. Aber beste Tante! Siebter Auftritt. Die vorigen. Der Notarius. Notar tritt zwischen Dorsini und seine Tante. Ich empfehle mich der ganzen hochgeneigten Gesellschaft zu Gnaden. Frau von Dorsini. Sieh da, Herr Gaspar, der Notar unseres Hauses. Notar, zu dero Befehl, gnädige Frau, es beliebte dero Herrn Gemahl, sich in mein Haus zu verfügen. Frau von Dorsini. Wie? Mein Mann wäre vor seiner Abreise noch bei Ihnen gewesen? Notar, vor dero Abreise, was Sie mir sagen, sieh, sieh doch, darum hatten es der gnädige Herr so eilig und wollten mich gar nicht in meinem Hause erwarten. Dieses Billett ließen mir hoch dieselben zurück, belieben Ihre Gnaden es zu durchlesen. Reicht der Frau von Dorsini das Billett. Champagne, leise zu Dorsini. Da ist der Notar, den Ihr Onkel bestellt hat. Dorsini. Ja, wegen Lormeux Heirat. Champagne. Wenn wir ihn zu der ihrigen brauchen könnten. Dorsini. Still. Hören wir, was er schreibt. Frau von Dorsini. Liest. Haben Sie die Güte, mein Herr, sich noch diesen Abend in mein Haus zu bemühen und den Ehekontrakt mitzubringen, den Sie für meine Tochter aufgesetzt haben. Ich habe meine Ursachen, dieser Heirat noch in dieser Nacht abzuschließen. Dorsini. Champagne. Da haben wir's schwarz auf weiß. Nun wird die gnädige Frau doch nicht mehr an der Einwilligung des Herrn Onkels zweifeln. Sophie, es ist also gar nicht nötig, dass der Papa Ihnen schreibt, liebe Mutter, da er diesem Herrn geschrieben hat. Frau von Dorsini, was denken Sie von der Sache, Herr Gaspar? Notar, nun, dieser Brief wäre deutlich genug, dächt ich. Frau von Dorsini, in Gottes Namen, meine Kinder, seid glücklich. Gebt euch die Hände, weil doch mein Mann selbst den Notar herschickt. Dorsini. Frisch, Champagne, einen Tisch, Feder und Tinte. Wir wollen gleich unterzeichnen. Achter Auftritt. Oberst Dorsini, Valcour, vorige. Frau von Mirville. Himmel, der Onkel. Sophie. Mein Vater. Champagne. Führt ihn der Teufel zurück. Dorsini. Jawohl, der Teufel. Dieser Valcour ist mein böser Genius. Frau von Dorsini. Was seh ich, mein Mann? Valcour. Den Eltern Dorsini präsentierend. Wie schätz ich mich glücklich, einen geliebten Neffen in den Schoß seiner Familie zurückführen zu können. Wie er den Jüngern Dorsini gewahr wird? Wie, Teufel, da bist du ja, sich zum Eltern Dorsini wendend. Und wer sind Sie denn, mein Herr? Oberst. Sein Onkel, mein Herr. Dorsini. Aber erkläre mir, Valcour. Valcour. Erkläre du mir selbst, ich bringe in Erfahrung, dass eine Ordre ausgefertigt sei, dich nach deiner Garnison zurückzuschicken. Nach unsäglicher Mühe erlange ich, dass sie widerrufen wird. Ich werfe mich aufs Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postchaise, wo ich dich zu finden glaubte und finde auch wirklich... Oberst, Ihren gehorsamen Diener fluchend und tobend über einen verwünschten Postknecht, dem ich Geld gegeben hatte, um mich langsam zu fahren und der mich wie ein Sturmwind davonführte. Valcour, dein Herr Onkel findet es nicht für gut, mich aus meinem Irrtum zu reißen. die Postchaise lenkt wieder um nach Paris zurück, und da bin ich nun. Ich hoffe, Dorsini, du kannst dich nicht über meinen Eifer beklagen. Dorsini, sehr verbunden, mein Freund, für die mächtigen Dienste, die du mir geleistet hast. Es tut mir nur leid um die unendliche Mühe, die du dir gegeben hast. Oberst, Herr von Valcour, mein Neffe erkennt ihre große Güte vielleicht nicht mit der gehörigen Dankbarkeit, aber rechnen Sie dafür auf die meinige. Frau von Dorsigny, Sie waren also nicht unterwegs nach Russland? Oberst, was Teufel sollte ich in Russland? Frau von Dorsigny, nun, wegen der wichtigen Kommission, die das Ministerium Ihnen auftrug, wie Sie dem Champagne sagten. Oberst, also wieder der Champagne, der mich zu diesem hohen Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dank schuldig, dass er so hoch mit mir hinaus will. Herr Gaspar, Sie werden zu Hause mein Billett gefunden haben. Es würde mir lieb sein, wenn der Ehekontrakt noch diese Nacht unterzeichnet würde. Notar, nichts ist leichter, gnädiger Herr. Wir waren eben im Begriff, dieses Geschäft auch in Ihrer Abwesenheit vorzunehmen. Oberst, sehr wohl. Man verheiratet sich zuweilen ohne den Vater, aber wie ohne den Bräutigam, das ist mir doch nie vorgekommen. Frau von Dorsigny, hier ist der Bräutigam, unser lieber Neffe. Dorsigny, ja, bester Onkel, ich bin's. Oberst, mein Neffe ist ein ganz hübscher Junge, aber meine Tochter bekommt er nicht. Frau von Dorsigny, nun, wer soll sie denn sonst bekommen? Oberst, wer, fragen Sie, zum Henker, der Herr von Lormeux soll sie bekommen. Frau von Dorsigny, er ist also nicht tot, der Herr von Lormeux? Oberst, nicht doch, Madame, er lebt, er ist hier, sehen Sie sich nur um, dort kommt er. Frau von Dorsigny, und wer ist denn der Herr, der mit ihm ist? Oberst, das ist ein Kammerdiener, den Herr Champagne beliebt hat, ihm an die Seite zu geben. Letzter Auftritt, die vorigen. Lormeux mit seinem Unteroffizier, der sich im Hintergrunde des Zimmers niedersetzt. Lormeux zum Obersten. Sie schicken also Ihren Onkel an Ihrer Stadt nach Straßburg? Das wird Ihnen nicht so hingehen, mein Herr. Oberst, sieh doch, wenn du dich ja mit Gewalt schlagen willst, Lormeux, so schlage dich mit meinem Neffen und nicht mit mir. Lormeux erkennt ihn. Wie? Sind Sie's? Und wie haben Sie's gemacht, dass Sie so schnell zurückkommen? Oberst, hier, bei diesem Herrn von Valcour bedanken Sie sich, der mich aus Freundschaft für meinen Neffen Spornstreichs zurückholte. Dorsigny, ich begreife Sie nicht, Herr von Lormeux. Wir waren ja als die besten Freunde voneinander geschieden. Haben Sie mir nicht selbst noch ganz kürzlich alle Ihre Ansprüche auf die Hand meiner Cousine abgetreten? Oberst, nichts, daraus wird nichts. Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, alle zusammen sollen mich nicht hindern, meinen Willen durchzusetzen. Lormeux, Herr von Dorsigny, mich freut's von Herzen, dass Sie von einer Reise zurück sind, die Sie wieder Ihren Willen angetreten. Aber wir haben gut reden und Heiratspläne schmieden. Fräulein Sophie wird darum doch Ihren Neffen lieben. Oberst, ich verstehe nichts von diesem allem, aber ich werde den Lormeux nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, dass er als ein Junggesell zurückkehren soll. Doch, Signy, was das betrifft, mein Onkel, so ließe sich vielleicht eine Auskunft treffen, dass Herr von Lormeux keinen vergeblichen Weg gemacht hätte. Fragen Sie meine Schwester. Frau von Mirville. Mich? Ich habe nichts zu sagen. Lormeux. Nun, so will ich denn reden. Herr von Dorsigny, Ihre Nichte ist frei. Bei der Freundschaft, davon Sie mir noch heute einen so großen Beweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Einfluss bei Ihrer Nichte, dass sie es übernehmen möge, Ihre Wortbrüchigkeit gegen mich gut zu machen. Oberst, was? Wie? Ihr sollt ein Paar werden. Und dieser Schelm, der Champagne, soll mir für alle zusammen bezahlen. Champagne, Gott soll mich verdammen, gnädiger Herr, wenn ich nicht selbst zuerst von der Ähnlichkeit betrogen wurde. Verzeihen Sie mir die kleine Spazierfahrt, die ich Sie machen ließ. Es geschah meinem Herrn zum Besten. Oberst, zu beiden Paaren. Nun, so unterzeichnet.